Frequency, NetAudio, NetLabels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen zu Frequency mit Christian Grasse. Hallo, heute habe ich Musik von 8 Künstlern im Gepäck und wie immer gibt es alle Songs dieser Sendung frei im Netz. Die Gitarren habe ich heute mal aussortiert, stattdessen gibt's Hip-Hop, Funk und zum Großteil elektronische Klänge. Los geht's mit dem Holländer Deep und seiner neuen Through Nature EP. Hier gleich 2 Stücke daraus, Paradise Architect und danach Yacht, zu finden beim Dusted Wax Kingdom NetLabel. Viel Spaß! Deep mit seinem Track Yacht. Der holländische Musikproduzent debütierte im vergangenen Sommer bei Dusted Wax Kingdom. Daydream heißt die EP. Jetzt meldet er sich zurück. Die mittlerweile 208. Veröffentlichung des Labels ist Deep's Through Nature EP. Die 9 Stücke darauf sind klanglich zwar limitiert, da das alles ein rein instrumentales Album ist, trotzdem schafft die EP eine beeindruckende Tiefe. Die entspannt jazzigen Hip-Hop-Sounds sollen übrigens den Summer-Vibe transportieren. Das teilt uns zumindest das Dusted Wax Kingdom mit. Auf jeden Fall zu empfehlen, die Through Nature EP von Deep. Eine weitere Empfehlung geht an MSKFM, ein facettenreiches Musikprojekt aus San Francisco. Hip-Hop, Funk und Gospel werden da fusioniert. Wir hören 2 Stücke aus der Made in SF EP, About Tonight und anschließend Keep Walking. I got the ice cube. It's melting down. Is playing my song. I got what I know. I say the hella old friends that I've known from the past. And I got tonight. Now we meet again in the land of Oxycontins. Friends that we got it. Before we found ourselves over pots of our grotten, we split bread and then we figure out instead. But these blues and reds in our heads transmit colors, spoken through time. Reincarnated brothers find rhymes, find time to let out this sunshine. We still hop state lines, mind full of contraband and sunshine. They couldn't even hold us down, so we carved a name in wood that would sound. When the concrete depleted and these cities started to fall, I knew your name by your own nature's call. And that's beyond the laws of man, so expanding this program. Ayo, shaking hands, a little bit of skin, slap skin, give daps, and we boomerang. So our soul always comes back to that point of origin. Ayo, we make another portion. We break bread, voices in our head, links to use. Dipping in this river with a pen of blue and plus some ink. Ayo, the flow starts to sink. To my peoples, and yo, peace to my people that forgot that they were regal. Peace to my peoples, plus peace to my peoples that forgot that they souls was regal. We used to wear pants of purple, and yo, we had pink zebras and yellow turtles. We made energy from the slightest of hand movements, controversy, converse, fluid incongruence. And yo, our imagination's like a geyser. Geometry, we take flight tonight. I forgot my old lessons and the spells that I understood, so I gotta make my name in wood. It's all a prank. Yo, we start to make sense. I find myself floating in a room of walls and incense condensed to recollected colors of the same brother and life's intersections. Yo, we're about to do this right now for MSK.FM. Yeah. MSKFM mit Keep Walking. Dahinter steckt Antonio Musco, ein in San Francisco lebender italienischer Radio-DJ und Produzent. Und der sucht sich immer mal wieder Musiker aus der Szene rund um San Francisco zusammen und lädt sie dann in sein Studio ein, um ein paar Stücke einzuspielen, die er dann auch vorher geschrieben hat. So entsteht nach und nach eine bunte musikalische Mischung, die den Sound aus San Francisco festhalten soll. Dementsprechend passend ist auch der Titel seiner aktuellen EP, Made in SF, also Made in San Francisco. 6 Stücke sind drauf und die reichen, wie schon vorhin erwähnt, von Funk und Gospel bis Rap und elektronischen Sounds. Ähnlich eklektizistisch geht auch Eric Jackson vor. Bei ihm sind es vor allem Jazz- und Drum-and-Bass-Fragmente, die er zusammenbringt. Und auch von ihm hören wir 2 Stücke. Erst sein ruhigstes Werk, Saved Me, und danach dann das durchaus aufgeregte Stück Meditation in Blue. We'll be right back.

Drum and Bass meets Jazz, und zwar auf der aktuellen EP von Eric Jackson. The Road Less Traveled heißt das Werk, zu finden beim vorhin schon erwähnten Dusted Wax Kingdom Net Label. Das schreibt übrigens Folgendes über die EP: 10 Tracks of Fascinating Fusion of Acid Jazz, Drum and Bass and Lo-Fi. Und das kann ich nur so unterschreiben. Wir bleiben noch im elektronischen Bereich, wandern jedoch etwas mehr in Richtung Pop, und zwar aus Polen. Das Brennnessel-Netlabel aus Lodz ist endlich mal wieder auf meinem Radar aufgetaucht, und wie kann ich da nur sagen, gleich 3 neue Veröffentlichungen sind am Start und die übertreffen sich fast alle gegenseitig. Aber der Reihe nach. Los geht's mit We Draw A aus Breslau. Glimpse heißt deren EP und daraus hören wir auch gleich den Titeltrack. Something better than hope. Thank you. Tears from the Sun von der wirklich großartigen Glimpse EP. Die stammt von We Draw A aus Breslau, einer polnischen Band, die ihr Debütwerk kürzlich beim Brennnessel-Net-Label veröffentlicht hat. Das wiederum kommt aus der Mitte Polens, aus Lodz und hat sich im vergangenen Jahr ziemlich bedeckt gehalten. Leider, muss man sagen. Glücklicherweise sind die Macher jetzt wieder aktiver geworden und haben neue Künstler an Bord geholt. Zum Beispiel auch das Elektropop-Duo Rebecca. Melancholia heißt die erste durchaus 80er angehauchte Single und die wurde auch direkt geremixt. Wir hören erst das Original und im Anschluss den Remix von ULKR Melancholia. Will I ever come back. Life in a Box aus Frankreich. Étendue des Possibles im Bereich des Möglichen, so heißt die musikalisch durchaus bunt gefächerte Single des Franzosen Fabien Dortel. Gerade auch mit gesanglicher Unterstützung, wie man hören konnte, und zwar von der britischen Sängerin I Am Nine. Zu finden ist das Stück beim Netlabel Bad Panda Records. Das hat in der vergangenen Woche, beziehungsweise in den vergangenen Wochen eigentlich, schon wieder sehr viele schöne neue Singles und EPs herausgebracht. Zum Beispiel von Aaron Ryaks aus Brooklyn, New York. Avantgarde, Pop und elektronisch-organische Klänge, so die Stichworte für diese Single. Das haben die bösen Pandas niedergeschrieben. Spirit Calling von Ryaks aus New York. Calling von Ryux aus New York. Und wer noch mehr davon hören will, die Single hat auch eine B-Seite. Miniatures heißt das Stück, zu finden beim Bad Panda Records Netlabel, verlinkt wie immer auf radiofrequency.net. Beim gleichen Label ist übrigens auch eine wunderbare experimentelle EP erschienen, und zwar von Kevin Poole aus Kentucky. Der Amerikaner nennt sich Human und macht seit 2007 Musik, die man nicht wirklich einfach beschreiben kann. Vielleicht passt Experimental Math Pop ziemlich gut. Zum Ende der Sendung hören wir sein Stück Tassel. Und damit sage ich Christian Grasse tschüss und wie immer vielen Dank fürs Zuhören.